Ahoi, Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil zu meiner Reise durch Afrika, also Namibia, Botswana und Simbabwe. Ich muss einen Nachtrag zum Arbeitseifer machen, denn es war teilweise so beim Frühstück, dass wir zum Beispiel essen gingen und nach 20 Minuten immer noch keinen Kaffee, keinen Tee hatten. Wenn du dann schon wieder fertig bist mit dem Essen, gehen willst und dann kommt das erst, ist das ein bisschen traurig. Die Leute waren da teilweise sehr verpeilt, also die wussten einfach nicht, wie man das organisiert, hat ihnen wahrscheinlich keiner gezeigt. Und auch unser Guide, die war komplett stressbefreit, die hat keine Vorträge gehalten, obwohl wir so lange im Bus waren. Und wenn wir einkaufen waren, hat die eine Stunde 20 gebraucht, um für 20 Leute einzukaufen. Wir hätten ihr auch geholfen, das wollte sie nicht. Sie sagte, wartet nach 40 Minuten beim Bus und kam dann 20, 30, 40 Minuten später. Das war eine uncoole Sache. Ich glaube, es kommt eben drauf an. Ich hatte den subjektiven Eindruck, dort, wo das Ganze auf Tourismus geprägt ist, sind die meisten Leute sehr zuvorkommend und einfach ganz arbeiten, ganz normal, wie man das gewohnt ist. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und je weiter man davon weggeht von diesen Tourismusorten oder vor allem einfach von diesen Bereichen, kann schon sein, dass hier eine ruhigere Mentalität durchkommt. Das kann ich schwer sagen. Der Tourismus ist auch gleich so mein nächster Punkt. Die Länder bzw. Orte sind auf den Tourismus eingestellt. Also das kann man schon definitiv sagen, das ist wesentlich mehr, als ich mir erwartet hätte. Ich kenne das aus Erzählungen von früher, wesentlich schlimmer. Das ist schon alles sehr auf den Tourismus getrimmt und die Länder in Afrika sind stark geprägt durch den sie besetzt wurden, also ob die jetzt durch England besetzt wurden oder durch Deutschland besetzt wurden, das merkt man definitiv. Es gibt zum Beispiel oft Wiener Schnitzel. Das ist dann plötzlich ein Steak überbacken, ja, oder also gebacken, rauspaniert. Also es trifft nie so ganz, dass man sagt, das wäre dasselbe wie bei uns, aber so der Gedanke ist da, sie panieren es auch gleich. Also du siehst schon sehr oft, okay, welches Land hat jetzt dieses Land besetzt und da kommen ihm ihre Wurzeln her. Was mich dann schon sehr überrascht hat, dass Leute dann Lodges gebaut haben, wo vorher nur Busch war an irgendeinem Fluss oder wirklich mitten in die Wüste und du hast dort immer Strom, Wasser, deinen Kaffee, dein Brot, du hast einen Spot mit Internet, fast immer Klimaanlage. Ja, der Spot mit Internet muss man öfter suchen, aber den gibt es irgendwo. Fast immer Klimaanlage und sogar ein Pool. Also wir hatten überall eine größere Badewanne, war jetzt vielleicht nicht wirklich ein Pool, aber egal wo du bist, ja, du kannst irgendwie schnell dann noch ins Wasser, bevor es Abend ist, bevor du essen gehst. Also ich fand das wirklich schon fragwürdig, wie sehr das Ganze hier auf Tourismus und europäischen Tourismus eben getrimmt war. Die meisten Lodges waren sehr schön, ja, je mehr du dann in den Busch reinkommst oder je mehr du von der Zivilisation weg bist, desto schwieriger wird es natürlich. Zur Versorgung, das fand ich ganz lustig, weil so ziemlich das Erste, was wir dort gesehen haben, war ein Spar. Also das gibt's ganz normal und in den Restaurants findet ihr gerade in Namibia sehr viele deutsche Produkte oder Pizza oder so, also europäische Produkte. Das ist alles kein Problem. Wenn man jetzt in den Supermarkt reingeht, ist das Sortiment einfach sehr auf das Land ausgerichtet. Ja, also man merkt einfach, das ist jetzt vom Prinzip her sehr ähnlich wie bei uns, nur eben auf die Bedürfnisse des Landes ausgelegt, was die Leute eben wollen und in dem Fall auch sich leisten können, weil ein Riesenpunkt ist so eine Maispampe, die verkaufen sie 10, 20, 30 Kilo Säcke, relativ billig, das heißt, das kann sich jeder leisten, das rührst du dann in so einen Riesentopf an, da ist man dann satt, das ist jetzt vom Nährwert, glaube ich, gleich null, aber man ist eben satt, also das verkaufen sie wirklich, das stapeln sie in Massen, da kommen dann so Leute mit irgendwelchen schweren Geräten und hauen auf diese Maispampe drauf, damit diese Säcke dünner werden und sie die nach oben stapeln können, damit die Leute da überhaupt hochkommen. Also ob diese Aktion an sich irgendeinen Sinn hat, also vielleicht sparen sie sich 2 cm auf 10 so Dinger, aber war schon lustig zuzusehen, aber das ist offensichtlich eine Hauptnahrungsquelle, weil das, also das wird wirklich, das bildet Gänge, ja, diese Maissäcke bilden tatsächlich Gänge. Sie lieben Fleisch, also das ist definitiv so ein Punkt, wo man sagt, was essen die dort, ist Fleisch, ja, Gemüse schon sehr zurückgeschoben, also Fleisch ist ganz vorne, Hühnchen ganz klar, Wild, kann man jetzt mögen oder nicht, das kann man alles essen, es waren dort, wir haben auch Steaks bekommen, wo ich mir einfach dachte, die sind so billig, das musst du probieren, aber die waren dann teilweise sehr zäh. Also wenn du dann ein Steak um 10 Euro isst, 400 Gramm, geht sich das auch dort nicht aus. Also das war wirklich zähes Fleisch, das kann man sich dann komplett sparen. Und beim Wild kommt es genauso drauf an, wie ist das zubereitet, welche Qualität hat es, wo ist das Fleisch von dem Tier her, also welche Stelle des Tiers. Das kann sehr lecker sein, am besten hat mir Krokodil geschmeckt, also das kann ich nur empfehlen. Das ist so wie ein weicheres Hühnchen, hat das bei uns geschmeckt. Was ich nicht verstanden habe, das war ein Buffet um 35 Euro, ja, was für dortige Verhältnisse einfach ein Wahnsinn ist und für mich vollkommen unverständlich war. Und dann haben sie so Steaks gehabt, die waren hauchdünn, ja, die waren komplett durchgebraten, die konntest du nicht essen, die waren einfach zäh wie Leder. Und nebenbei hatten sie dieses Krokodilfleisch, was wirklich sehr lecker war. Also da verstehe ich nicht ganz ihren Zugang. Das war ein sündhaft teures Buffet. Wieso brate ich das eine Fleisch durch und kann das andere oder macht man da mehr Gedanken? Auf jeden Fall war Krokodil sehr lecker. Ich glaube, das ist gut, wenn das Fleisch vom Schwanz kommt. Also weil ich mir das habe sagen lassen. Sonst im Supermarkt hat man sehr viele Tiefkühlprodukte. Also das ist definitiv ein Favorite von ihnen. Auch so Fertigprodukte, aber dann auch Fertigprodukte, das glaubst du nicht. Ja? Also da waren so Würstchen mit Pommes, einfach frittiert und dann auf dem Pappteller und in Frischhaltefolie eingeschweißt. Die waren komplett ausgetrocknet, also du hast gesehen, wie sich das alles zusammenzieht. Die Pommes, die kannst du nicht aufwärmen. Ja? Wenn Pommes einmal frittiert hast und die wären kalt, das ist doch kein Spaß mehr. Und die konntest du dort einfach so als Fertigprodukt, Fertigbraten kaufen. Und da waren ein paar so Leckerlis, die braucht, glaube ich, keiner. Also, ihr könnt auf jeden Fall überleben. Also, wenn ihr dort selbst einkaufen geht, werdet ihr Sachen finden, wo er sagt, das ist vollkommen okay für mich. Auch als Vegetarier denke ich mal, also das Obst war teilweise sehr hart, war nicht reif, viel zu früh gepflückt. Beim Gemüse haben sie schon auch Defizite. Also du wirst überleben, als Veganer, Spaß wird es eher nicht machen, würde ich mal sagen. Dann müsst ihr kreativ sein. Ich glaube, du müsst wirklich kreativ sein. Unser Guide hat dann dauernd Toastbrot gekauft, wo wir dann gesagt haben, das geht einfach nicht. Ja, da zu sagen in der Werbung, da wird gekocht und dann gibt's einfach ein Toastbrot mit irgendeinem Fertigfisch aus der Dose oder so Thunfisch. Boah. Also das schmeckt eben nach nichts. Zum Glück ist das Toastbrot nicht eklig, es schmeckt nur einfach nach nichts, vor allem wenn du es nicht toastest. Und was sie also in Unmengen hatten, das war eben tatsächlich Mayonnaise. Also damit kannst du die Leute tränken. Das war so geil, ich habe dann Senf gesucht, dann findest du so ein, zwei Reihen, kleine, kurze mit Senf und auch in Mengen, die vielleicht zu viel sind für eine Person oder einen Haushalt, und Mayonnaise findest du wirklich ein Regal, also einen ganzen Gang voll. Also Mayonnaise, die ertränken alles in Mayonnaise. Wir waren alle froh, als wir einen Salat essen konnten mit Essig und Öl und nicht jedes Mal diese Mayonnaise drüber. Da haben sie irgendwie so ein Favorite dafür. Es gibt durchaus gute Restaurants, ja, müsst nur darauf achten, dass ihr nicht in so Touristenfallen reingeratet, aber wie gesagt, ihr findet schnell mal irgendwo Internet oder ihr findet Internet und dann einfach nachsehen, ist das ein gutes Restaurant oder nicht. Da gibt es schon ein paar ganz coole, wo du ordentlich bedient wirst oder die sehr deutsch angehaucht sind. Da braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Bei den Supermärkten ist es noch so, dass beim Ausgang kontrolliert wird, das heißt, man zeigt dann seine Rechnung und eigentlich hakt er alles ab, was du hast, und ob das auf der Rechnung draufsteht, hat jetzt bei uns nie genau geguckt, der muss wahrscheinlich einfach da eine Kontrolle durchführen, und sie halten Bettler draußen. Also eine ist uns dann mal nachgelaufen, dann kam so ein Security und meinte, ist der bei euch dabei? Und er sagt nein, und dann wirft er den wieder raus. Das kann eben sein, dass die versuchen, mit euch da reinzukommen. Wenn ihr, die wollen oft dass ihr so eine Maispampe für sie kauft, ja, dann müsst ihr halt entscheiden, kauft es und sagt, warte draußen, ich nehme es dir mit. Ansonsten laufen die euch ja eben mit dem Wagen hinterher, das muss man dann mögen, aber es gibt sicher eine Möglichkeit, ihnen das zu kaufen, das ist kein Problem. Und ja, bei den Lodges war es so, dass es sehr oft Buffet gab. Und bei uns, da wir ständig rumgereist sind, waren wir jeden Tag in einer anderen Lodge, aber diese Buffets waren echt sehr ähnlich. Das heißt, wir haben dann irgendwann gesagt, liebe Leute, das geht so auch nicht mehr. Ich kann nicht jeden Tag in einer Lodge einfach Fleisch mit Soße und Beilage bekommen, das sich marginal unterscheidet. Das macht irgendwo keinen Spaß mehr. Man will dann vielleicht nur ein Essen und nicht immer diesen gleichen Mix. Oder ihr haltet euch eben selbst zurück und esst jedes Mal nur von einer Speise, weil sonst habt ihr einfach Fleisch mit irgendeiner Soße. Ja, und zum Nachtisch gibt es dann oft auch einfach dasselbe. Also da sind sie sich irgendwie alle sehr einig. Das muss man wissen, aber dann ist das alles kein großes Problem. So, wir kommen jetzt zum Game Drive. Das ist einfach wichtig, dass ihr wisst, was das ist. Wenn ihr in Afrika seid, wollt ihr wahrscheinlich an den meisten Orten einen Game Drive machen, gerade in Nationalparks, mit einem Jeep, nicht mit einem Bus. Das heißt, ihr fahrt da rum und wollt Tiere sehen. Und mit einem Bus ist das einfach nicht besonders lustig, weil man muss eben schnell sein, die funken sich zusammen, wenn die in einem Nationalpark sind und irgendwo einen Löwen sehen, dann funken sich da die Guides zusammen und die kommen mit dem Jeep viel schneller hin und auch viel näher an diese Tiere ran, die kommen verdammt nah an diese Tiere ran. Das ist mit einem Bus so eben nicht so wirklich möglich, du bist wesentlich träger, du kommst auch nicht so schnell rum an die entfernten Plätze, kommst du vielleicht gar nicht an einem Tag. Es ist sehr holprig, es ist sehr unangenehm, also diese Jeeps sind besser gefedert. Deswegen würde ich euch da raten, nehmt dort wirklich einen Jeep, ja, also wenn ihr mit dem Bus dort seid wie wir und dann heißt es, hey, liebe Leute, wir können das auch mit Bus machen, dann spart ihr euch das Geld, dann vielleicht sagen, nee, also wir wollen doch lieber so einen Jeep und einen richtigen Game Drive machen und Tiere sehen, wenn euch das wichtig ist. Aber ich würde sagen, wir kommen dann zu den Big Five, die es in Afrika gibt und die besprechen wir das nächste Mal. Liebe Kreativskeptiker, segel immer Strafverhalten auf zum Horizont. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, segel immer Strafverhalten und auf zum Horizont.